Das ist ein 20 Jahre mal nicht mehr. Von einem Menschen. Ich nehme an, da hinten dran, hört alles auf.